die Bezeichnung Weltmacht oder Großmacht, die gerne gebraucht wird, um den Platz der österreichischen Monarchie in der Staatenwelt des späten 17. und frühen 18. Jahrhunderts anzugeben, täuscht über die fundamentalen strukturellen Schwächen hinweg, die der Herrschaft der Habsburger und insbesondere Karls des VI. Anhafteten. In der Tat ergaben sich aus dem kaiserlichen Amte, aus den um das spanische Erbe und um die Eroberungen im Osten firmierten Besitzungen Karls des VI. Macht- und Prestigeansprüche ungeheuren Ausmaßes. Doch wie es sich zeigen sollte, war das Konglomerat von teils widerstreitenden Interessen, das aus dieser Ansammlung von Territorialbesitz als habsburgischer Außenpolitik resultierte, den Herausforderungen der internationalen Krisen der 20er und 30er Jahre nicht gewachsen. Habsburg war stets auf fremde, alliierte Hilfe angewiesen, allein nicht imstande, seine dynastischen, reichspolitischen und um den Länderblock Mitteleuropas kreisenden Interessen selbstständig zu wahren und durchzusetzen. Bekanntlich waren die Mittel stets ungenügend, die der althabsburgische Absolutismus im mitteleuropäischen Länderblock den bleibenden Kern der Herrschaft mobilisieren konnte. Die Erwerbung des spanischen Streubesitzes im Westen und Süden Europas war einer Stärkung eher ab als zuträglich. Denn die Basis der absolutistischen Herrschaft im Inneren war überaus schmal, nicht im Einklang mit den Herrschaftsansprüchen, die Karl der VI. Im Konzert der europäischen Mächte bekundete. In dieser Diskrepanz zwischen Herrschaftsanspruch und Wirklichkeit liegen Stagnation und Krise des althabsburgischen Absolutismus begründet. Es mangelt nämlich an einer wirkungsvollen Mobilisierung und Organisierung der vorhandenen Ressourcen für den Kriegsfall. Damit berühren wir das Verhältnis von Krone, Ständen und Kirche, wobei die mitteleuropäischen Kernlande am meisten Aufmerksamkeit verdienen. Wenngleich territorial zusammenhängend, waren auch die mitteleuropäischen Kernlande kein einheitlicher Herrschaftskomplex, sondern nur eine durch die Person des Herrschers verbundene Union, deren Auflösung überhaupt und insbesondere im Falle einer weiblichen Nachfolge durch die pragmatische Sanktion von 1713 unterbunden werden sollte. Zwar erfährt durch die pragmatische Sanktion dieser Länderkomplex eine Aufwertung, die ihn überhaupt erst den übrigen Großmächten ebenbürtig macht, denn auf dem Prinzip der Unteilbarkeit und Unveräußerbarkeit beruht die moderne Staatlichkeit, kann die Raison de la Maison erst der Raison d'État weichen. Das Verhältnis von Herrscher und Ständen wurde aber dadurch nicht berührt. Die Stände, Adel und Prälaten bewilligten und hoben in den Ländern die Steuern ein, hatten Gerichtsbarkeit, sie übten somit Funktionen aus, die ihnen ein Recht auf Mitherrschaft verliehen, die Jean Béranger treffend Dyarchie genannt hat. Die Macht der Stände lag in ihrer unbeschränkten Verfügung über Grundherrschaft und Untertanen einerseits, andererseits im Arrangement der Mitherrschaft, das sie mit den Herrschern auch an den Wiener Regierungsstellen getroffen hatten. Noch hatten die Länderkomplexe ihre eigenen Kanzleien in Wien, in deren Agenden Gesetzgebung, Rechtsprechung und Verwaltung vermischt waren. Nur rudimentär war das die modernen Staatlichkeit kennzeichnende Fachprinzip entwickelt, wo Ministerposten von Herren eingenommen wurden, die in den Ländern durch Grundherrschaft, Besitz und Verwandtschaft einen starken Rückhalt besaßen, waltete ein partikularistischer Geist. Gemessen an französischen und preußischen Verhältnissen war dem Adel im habsburgischen Absolutismus somit ein großer Aktionsradius verblieben, die Möglichkeiten einer Zentralisation daher gering und die Mobilisierung und Organisation von Ressourcen höchst ineffizient. Es nimmt nicht Wunder, dass unter solchen verfassungsrechtlichen und organisatorischen Umständen der althabsburgische Absolutismus nicht fähig war, auch nur ein Fünftel jener Steuersumme aufzubringen, die Ludwig XIV. Aus Frankreich herauszog. Noch konnte sich die Monarchie im Spanischen Erbfolgekrieg und im darauf folgenden Türkenkrieg auf außerordentliche Anstrengungen der Stände und der Kirche und auf alliierten Beistand verlassen. Doch vervielfältigte seitdem Karl VI. Seine Engagements und Herrschaftsansprüche in Europa und Handelsinteressen verschärften in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts zusehends den Wettbewerb der Mächte. Jetzt wäre es angebracht gewesen, auch in Friedenszeiten große Truppenkörper in Bereitschaft zu halten, wie es zudem die Entwicklung der Kriegstechnik erforderlich machte. Dazu reichten jedoch die zur Verfügung stehenden Mittel nicht aus, und es ist überhaupt fraglich, ob der Kaiser und die ihn umgebenden Minister, einschließlich der Herren der Deutschen Partei um Prinz Eugen und Gundaker Starenberg, denen die mitteleuropäischen Kernlande am Herzen lagen, die Einsicht in die Notwendigkeit einer Strukturreform besessen haben. Zwar weiß man von Prinz Eugen, dass er die langsame und unzulängliche Aufbringung der Gelder durch die Stände beanstandete, einen Plan zu einer Reform legte er nicht vor, und was etwa das Exerzieren von Truppen in Friedenszeiten anlangte, so hielt er nicht viel davon. Karl VI. Wiederum wollte in den Niederlanden zum Beispiel alles beim Alten lassen, die Privilegien der Stände, Städte und Gilde nicht antasten. Diese Haltung ist wohl auch für sein Verhältnis zu den Ständen der mittel- und osteuropäischen Länder bezeichnend. Man mag einwenden, dass er ja in Sachen der pragmatischen Sanktion auf die Zustimmung der Stände angewiesen war. Strukturelle Schwächen der Monarchie, so sie überhaupt von einem in der mittleren Beamtenebene tätigen Mann wie Schierl von Schierendorf registriert und analysiert wurden, wurden mit dem Selbstgefühl verdrängt, das die Erwerbung der spanischen Erbstücke seit 1714 einflößte und mit der Sicherheit verdeckt, die der Sieg über die Türken seit 1718 vermittelte. Insgesamt stand der althabsburgische Absolutismus Karls VI. Auf schwachen Fundamenten. Der Herrscher war arm, die Stände und die Kirche hingegen reich. Steuermittel in ausreichendem Maße aufzubringen und den sich verschärfenden internationalen Wettbewerb einzusetzen, war somit das Hauptproblem der althabsburgischen Monarchie in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts. Zwar wurden merkantilistischen Rezepten und westeuropäischen Vorbildern folgend Manufakturen und Handel gefördert in der Hoffnung, damit einer durch Fleiß und Sparsamkeit sich auszeichnenden Bürgerschicht auf die Beine zu helfen. So nachhaltig waren die Erfolge jedoch noch nicht, als dass die Staatsfinanzen schon davon profitiert hätten. Der andere Weg war, Adel und Kirche zu höheren Leistungen aufzufordern. Er wurde aber nicht beschritten, eine Änderung der Verfassung und Verwaltung des Reiches nicht ins Auge gefasst. Man wird dabei nicht übersehen, dass mit diesen Schwächen der politischen und sozioökonomischen Strukturen ein höchst mangelhaftes Bildungssystem gekoppelt war, das die für den internationalen Wettbewerb, ob er nun militärisch, diplomatisch oder kommerziell durchgeführt wurde, notwendigen Kenntnisse und Fähigkeiten nicht vermittelte. Noch konnte Karl VI. Für Posten im Militär und in der Zivilverwaltung auf Zuzug intellektuellen Potenzials aus dem Reich und aus den ehemals spanischen Ländern rechnen, das in der Monarchie dann wie eine Avantgarde wirkte. Das Gros der Einheimischen wurde jedoch in Schulen und auf Universitäten ausgebildet, die in den Händen der Jesuiten auf dem Stand der Ratio Studiorum von 1599 stehen geblieben waren. Kritik wurde zwar geübt, doch fehlte eine zentrale und koordinierte Reforminitiative. Die Stände waren dazu nicht fähig, es fehlte an Geldmitteln und vor allem an einer entschlossenen Opposition gegen die Jesuiten, gegen die Kirche. Wie die barocke Kirche in der Modernisierung der Schulen versagte, sodass sich über die erste Jahrhunderthälfte eine Art von Bildungsnotstand legte, so versagte sie auch in der Seelsorge und in einem weiteren Bereich, in dem sie, wie in den Schulen, seit alters her neben der religiösen auch eine soziale Aufgabe erfüllt hatte, nämlich in der Armenfürsorge. Armut in der vorindustriellen Gesellschaft endemisch und besonders akut in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts hatte längst durch die Merkantilisten eine andere Bewertung erfahren, wie Max Weber für den Calvinismus des 16. Jahrhunderts als Arbeitsethos bezeichnet hat. Damit kamen nicht nur Institutionen wie Almosen und kirchliches Asyl, sondern auch die Feiertage, Feste und Wallfahrten in Misskredit. Dabei ging es um die Denk- und Verhaltensweisen des kleinen Mannes. In der karolinischen Ära wurde jedoch daran nichts gerüttelt. Alles blieb beim Alten. Bis sich die Diskrepanz zwischen Herrschaftsanspruch Karls VI. Und der politischen Wirklichkeit im polnischen Erbfolgekrieg 1734-35 und im Türkenkrieg 1738-39 offenbart. Die Gebietsverluste berührten jedoch nicht die Substanz des mitteleuropäischen Länderblocks. 1740 aber wird diese Substanz bereits angegriffen. Schlesien geht verloren, Prag in Feindeshand, Wien wird bedroht. Im österreichischen Erbfolgekrieg ist der Höhe- und zugleich der Endpunkt der Krise des althabsburgischen Absolutismus erreicht. Jetzt verliert der in West- und Südeuropa angesammelte Streubesitz, der nur mit alliierter Hilfe erhalten bleiben kann, jene Bedeutung, die er im althabsburgischen dynastischen Denken Karls VI. Noch innehatte. Gleichzeitig treten die Reichsinteressen in den Hintergrund, seitdem die Herrschaft über die österreichische Monarchie nicht mehr mit der Person des Kaisers verbunden ist. Die südlichen Niederlande und die Lombardei, Eckpfeiler im Kampf gegen Frankreich, wurden dadurch neutralisiert und Österreich gewinnt freie Hand gegen den neuen Hauptfeind Preußen und die Möglichkeit, Frankreich als Verbündeten zu gewinnen. In der Herausforderung durch Preußen einerseits und in der Entspannung mit Frankreich andererseits liegen die außenpolitischen Voraussetzungen für die Wandlung des Althabsburgischen zum aufgeklärten Absolutismus. Auch die Türken halten stille. Es ist fraglich, ob sich der aufgeklärte Absolutismus hätte entfalten können, ohne die Sicherheit im Rücken, den der Ausgleich mit Frankreich gewährte. Außerdem veränderte sich in der Mitte des Jahrhunderts das geistige Klima Europas und Österreich tritt aus der Abgeschiedenheit heraus, allmählich. Wie es bei Spätkommenden oft der Fall ist, so gelang es der österreichischen Monarchie, nach dem Frieden von Aachen 1748 in erstaunlich kurzer Zeit ihr Regierungssystem vorerst noch im Sinne des älteren Absolutismus zu reformieren. Durch die Haugwitzische Reform wurde Österreich auf die Ebene der monarchischen Administration der absolutistischen Staaten Europas gehoben. Es ist interessant zu beobachten, wie sich durch die Verfassungs- und Verwaltungsreform von 1748-49 Kräfte entwickelten, die in Wechselwirkung miteinander immer weitere Bereiche des menschlichen Lebens als reformbedürftig aufrissen. Diese Bereiche gerieten allmählich in ein Abhängigkeitsverhältnis, die Interdependenzen verdichteten sich und in Wellen intensivierte sich das Regieren und Administrieren, erfasste den letzten Untertan. Die Permanenz des Reformierens ist ein typischer Zug des aufgeklärten Absolutismus. Dabei brachen Widersprüchlichkeiten auf, die es schwer machen, den aufgeklärten Absolutismus als ein vorgegebenes Programm zu deuten, und es nahelegen, von einem Prozess zu sprechen, von Aktionen und Reaktionen, erwarteten und unerwarteten, von inhärenten Krisen und Stagnationserscheinungen, von Beschleunigungen und Hektik. So ist die Ausgangsposition des aufgeklärten Absolutismus in der Jahrhundertmitte noch von Anliegen des älteren Absolutismus bestimmt. Um ein Heer von 108.000 Mann auch in Friedenszeiten aufrechtzuerhalten, wurden die Kontributionen nicht mehr von den Ständen, sondern von der Zentralregierung eingehoben. Für 10 Jahre im Voraus bewilligten Adel und Prälaten die geforderten Summen. Den Ständen wurde damit weitgehend die Möglichkeit zur Mitherrschaft entzogen, nicht nur in der Verwaltung der Länder, sondern auch in den Wiener Hofkanzleien. Jetzt erst konnten die Länder der böhmischen Krone mit den österreichischen Erbländern administrativ zusammen und als eine Einheit aufgefasst werden. Welche Folgen dieser Vorgang auf institutioneller Ebene hatte, ist schon oft beschrieben worden. Die österreichische und böhmische Hofkanzlei wurden aufgelassen. Aus der alten Mischung von Kompetenzen und Agenten wurde die Justiz herausgelöst und in der obersten Justizstelle verselbstständigt, wie es 1742 bereits mit der Außenpolitik geschah, für die eine eigene Kanzlei, die Staatskanzlei, geschaffen wurde. Sämtliche innenpolitische Agenden wurden im Directorium in Publicis et Camera Libus konzentriert. Manufakturen und Handel, Verkehr, Gesundheitswesen, Schulen und Wissenschaft, Kirchenangelegenheiten. Hinzu kam die Steuerverwaltung. Das Direktorium ist das wichtigste Ministerium. Nach seinem Vorbild wurden in den Ländern sogenannte Repräsentationen und Kammern eingerichtet. Es sind die neuen Länderregierungen. Jetzt erst ergab sich für die Krone die Notwendigkeit, die Länder in noch kleinere Verwaltungseinheiten einzuteilen, die man dem böhmischen Vorbild folgend Kreise nannte. Diese Kreisbehörden schoben sich zwischen Grundherrschaft und Untertan und vermittelten erstmals einen direkten administrativen Kontakt zwischen der Krone und dem Gros der Bevölkerung. Das ist in großen Zügen der Aufbau der neuen Verwaltung. Es ging vorerst um die Effizienz des Steuerwesens. Waren aber erst einmal diese neuen Institutionen geschaffen, so wuchsen ihnen von Jahr zu Jahr wie von selbst neue Tätigkeiten zu, verdichtete sich ihr Funktionsbereich. Dies lag einmal im Prinzip der institutionellen Organisation begründet, in Rationalisierung, Zentralisierung und Arbeitsteilung. Die Spezialisierung innerhalb des Behördenapparates ermöglichte nämlich eine intensivere Bearbeitung der Agenden. Folgenschwer war auch, dass die politische Administration nunmehr mit der Steuereinhebung und Verwaltung gekoppelt war, denn dadurch wurden die finanziellen Aspekte sämtlicher innenpolitischer Angelegenheiten deutlicher umrissen. Und waren einmal die böhmischen und österreichischen Länder administrativ vereinigt, so wurde jedes einzelne Problem, das sich auf der untersten Ebene in den Kreisen etwa stellte, in die größere Dimension des Gesamtstaates gehoben. Denn hatte früher die Regierung mit Kirchenstudien und Armensachen fast nichts zu tun gehabt, jetzt machten auch diese Arbeit. Wo früher Gesetze und Verordnungen nur für den Einzelfall ad hoc und mit beschränktem Gültigkeitsbereich gegeben wurden, da begann nunmehr eine Tendenz zu Regelmäßigkeit und Allgemeingültigkeit um sich zu greifen. Die Verschiedenartigkeit der Länder, die Besonderheiten ihrer Rechte und Privilegien wurde als Mangel, als Defekt erachtet. Eine Gleichförmigkeit herzustellen war das oberste Ziel. Und gleichförmig in ihren Rechten und Pflichten sollten auch die Untertanen werden. Noch gab es keine allgemeine Staatsbürgerschaft, noch wurde 1752 mit dem Adel der Anfang gemacht. Bei Adelsverleihungen gibt es keinen Unterschied zwischen dem böhmischen und dem österreichischen Adel. Die Reform von 1749 stärkte somit den Verwaltungsapparat der Krone und verschaffte ihr Instrumente, um die im Land liegenden Ressourcen in Friedens- und in Kriegszeiten effizienter organisieren und einsetzen zu können. Die neuen Behörden entwickelten eine Eigendynamik und ein Eigengewicht, die nur schwer zu bremsen, kaum rückgängig zu machen war. So wurde den Ständen effektiv die Möglichkeit, ja die Notwendigkeit genommen, einen Anspruch auf Mitherrschaft zu erheben. Es ist überhaupt fraglich, ob die Stände je den Forderungen der Krone zugestimmt hätten, ohne die existenzielle Bedrohung im österreichischen Erbfolgekrieg. Was ihnen jedoch verblieb, waren Rechte und Privilegien über die Untertanen und die Hoffnung, bei geänderten Verhältnissen wieder in ihre alten Funktionen zurückzukehren. Im Jahre 1749 vertrat der alte böhmische Hofkanzler Harrach vergebens die Sache der Stände, aber schon 1761 bei neuerlichen Reorganisationsgesprächen wurde der Gedanke einer Rückkehr zum alten System als Alternative gegen die Mängel des neuen Systems lanciert. Es ist nicht zu übersehen, dass eine latente, ständische Opposition die Herrschaft Maria Theresias begleitete. Die Opposition wuchs, je öfter die Krone in grundherrschaftliche Verhältnisse, einschließlich kirchliche, eingriff und je intensiver die Krone sich mit dem Untertan selbst beschäftigte. In einer ersten Phase, die sich vom Ende des Österreichischen bis in den Siebenjährigen Krieg erstreckt, war der Radius der Reformtätigkeit noch verhältnismäßig klein. Die im Mittelpunkt stehende Verwaltungsreform betonte den organisatorisch-technischen Aspekt des aufgeklärten Absolutismus. Dem Schlesier Haugwitz, der Planung und Durchführung der Verwaltungsreform leitete, diente das preußische Generaldirektorium als Vorbild für sein Direktorium und waren die von Friedrich II. Aus dem eroberten Schlesien seit 1742 gezogenen Steuersummen ein Beweis für die Effizienz preußischer Verwaltungspraxis. Wie schon in Preußen Friedrich Wilhelms I., so bildete auch in Österreich der Merkantilismus die theoretische Ebene der Reformen. Möglicherweise gestaltete sich die Verwaltungsreform so reibungslos, weil Haugwitz, der überwiegende Teil der Konferenzminister und Beamten, vereinzelte Adelige und Vertreter des Bürgertums mit den Maximen des Merkantilismus vertraut waren. Der Merkantilismus hatte ja seit Leopold I. in der Habsburger Monarchie eine Heimstätte. Becher, Hörnig und Schröder hatten hier gewirkt. Freilich hatte es bislang an einer entschlossenen Verfolgung seiner Ziele und Methoden gefehlt. Der Großraum der vereinigten österreichischen und böhmischen Länder schien nun bessere Aussichten auf eine Verwirklichung bereitzuhalten. Denn die Monarchie war zugleich Rohstoffreservoir und Absatzmarkt. Die an Rohstoffen aller Art reichen Länder sollten ihre Schätze erschließen, die Produkte im Land selbst verarbeiten und vermarkten. Der Begriff des Gesamtstaates hat in dieser Vorstellungswelt seinen festen Platz. So war nicht die Theorie des Merkantilismus neu, doch in der existenziellen Bedrohung um die Jahrhundertmitte erhielt sie schärfere, radikalere Akzente. Dies gilt vor allem für die Idee des Allgemeinwohls, worunter die Merkantilisten nicht nur das materielle, physische Wohlergehen, sondern auch das geistige Wohlbefinden der Menschen verstanden. Dafür sollten Ruhe, Ordnung und Sicherheit im Lande sorgen. Im älteren Absolutismus der Habsburger war die Durchführung dieser traditionellen Herrschaftsaufgabe einer Vielzahl von weltlichen und geistlichen Obrigkeiten überlassen und auch auf eine Vielzahl von Selbstverwaltungskörperschaften, wie zum Beispiel den Universitäten und Zünften verteilt. Jetzt aber in der Jahrhundertmitte nahm die Krone die Sorge und Verantwortung für das Allgemeinwohl auf sich. Für die Konzentration der Wohlfahrtspflege und Wohlfahrtssorge im Staate schienen die historischen Erfahrungen der Bürger- und Religionskriege des 16. und 17. Jahrhunderts zu sprechen. Dass Stände und Kirchen, weltliche und geistliche Obrigkeiten sich nur von einem kurzsichtigen Eigeninteresse leiten ließen und keine gemeinschaftlichen Unternehmung fähig wären, war eine Lehre, die das zeitgenössische Geschichtsverständnis bereithielt. Nur der Staat, die Krone, schien demnach fähig, die vielen vereinzelten und deshalb schädlichen Privatinteressen zu korrigieren, zu kontrollieren und zu koordinieren, um ein Maximal an Wohlfahrt zu erzielen, auch auf dem Wege des Ausgleichs und in der Neuverteilung der Güter. Das Haupt muss allen Gliedern ihre Leitung geben. Ohne oberste Kontrolle dürfe nichts geschehen, war der Rat, den Staatskanzler Kaunitz für Maria Theresia bereithielt. Joseph II. Brauchte davon nicht mehr überzeugt zu werden. Dies sind die neuen radikalen Akzente des alten Wohlfahrtsgedankens, wie man sie zum Beispiel dem Vortrag des Staatskanzlers vom 9. Dezember 1760 entnehmen kann. Es besteht aber das Wesentliche in der wichtigen Wahrheit, dass die Wohlfahrt des Landesfürsten und seiner Untertanen unzertrennlich miteinander verknüpft sei und keine ohne die andere bestehen könne. Dahero auch die Vermehrung der landesfürstlichen Macht und Einkünften nicht anders als in der Beförderung der gemeinschaftlichen Wohlfahrt und Bereicherung gesucht werden müsse. Nebst dem befördert der gleichförmige Endzweck die engere Vereinigung der Erblanden unter sich, als welche zwar schon zum Teil zustand gebracht worden, aber noch einer weit größeren Vollkommenheit fähig und vor allem darauf zu sehen ist, dass eine Provinz der anderen die Hände biete und die gemeinsame Wohlfahrt befördern helfe. Die Konzentration im Staate, die dadurch bewirkte Allgemeingültigkeit und Ausdehnbarkeit, unterscheiden somit den neuen Wohlfahrtsgedanken von seinem älteren Vorgänger und verleihen ihm eine Dynamik, die den Reformismus des aufgeklärten Absolutismus ausmacht. Die Wolffsche Glücksphilosophie und Naturrechtslehren, die in Zirkeln gebildeter Adeliger schon längst bekannt, in der Jahrhundertmitte nunmehr offen diskutiert und verbreitet werden konnten, unterstützen die in der Sorge um die materielle Wohlfahrt schon angelegte Tendenz zur Diesseitigkeit. In den Sog dieser Wohlfahrtspolitik werden nunmehr auch Aktivitäten und Institutionen hineingezogen, wie zum Beispiel Erziehung, die der ältere habsburgische Absolutismus einer in Gegenreformation und Türkenkriegen gestärkten Kirche überlassen hatte. Die Kirchenfrage, die in ihrer radikalen Phase die Bezeichnung Josephinismus erhalten hat, hat im aufgeklärten Absolutismus der Habsburger eine große Bedeutung, weil in der Existenzangst, die im Untergrund politischer Überlegungen zumindest bis in die Mitte der 60er Jahre vorhanden ist, die traditionelle Kirche insgesamt als ein die Leistungsfähigkeit der Monarchie im internationalen Wettbewerb beeinträchtigender Faktor empfunden wurde, ob es sich um die Ausfuhr böhmischer Salzgelder nach Rom handelte, um den Besitz der Toten Hand, um die veralteten Studienordnungen der Jesuiten, die kontemplativen Orden, das Professalter, Feiertage und Wallfahrten, Sitten und Gebräuche des Alltagslebens, Denk- und Verhaltensweisen, die der Masse der Bevölkerung mit dem Kirchenbesuch anerzogen wurden. Man kann nicht übersehen, dass von den Kirchenverhältnissen der protestantischen Länder eine exemplarische Wirkung ausging und dass die habsburgische Kirchenpolitik dahin zielte, jene Denk- und Verhaltensweisen im Volk einzupflanzen, die Max Weber als protestantisches Ethos bezeichnet hat. Arbeitsliebe, Fleiß, Sparsamkeit, Nützlichkeitssinn, Wettbewerbsgeist. Sie galten bekanntlich im 19. Jahrhundert als bürgerliche Tugenden schlechthin. Der Josephinismus suchte das traditionelle Wertsystem der Menschen zu verändern, ihrem gesellschaftlichen Leben eine neue Form, ihren wirtschaftlichen Tätigkeiten einen neuen Sinn zu geben. Es ging nicht nur um Institutionen, um Kirchen und um Staatsrecht und um Dogmen, insofern die traditionelle Kirche in die soziale und wirtschaftliche Struktur integriert war, besaß der Josephinismus gesellschaftsveränderndes Potenzial. Im und durch den Josephinismus begann die bürgerliche Gesellschaft, sich von der Kirche zu emanzipieren. Die Stoßkraft des Josephinismus wäre schwächer gewesen, wenn nicht innerhalb der Kirche selbst Kräfte vorhanden und um die Jahrhundertmitte mobilisiert worden wären, die in die gleiche Richtung drängten, freilich nicht mit säkularisierender Absicht, sondern im Bemühen um eine spirituelle Reinigung und Erneuerung des katholischen Glaubens. Man fasst sie unter dem Begriff Reformkatholizismus oder katholische Aufklärung zusammen. Spätjansenismus wurde über italienische und niederländische Zwischenträger vermittelt. Die Vorschläge des Modenesen Ludovico Antonio Muratori über einen christlichen Wohlfahrtsstaat gelangten hingegen ohne Umwege in die österreichische Monarchie. In einer späteren Phase wurden gallikanische Tendenzen assimiliert, der Febronianismus aufgegriffen. Wir brauchen hier nicht auf die einzelnen Komponenten und Vertreter des Reformkatholizismus einzugehen. Es soll nur die Feindschaft gegen die Jesuiten als Verfechter der traditionellen Kirche, ihrer Hierarchie und ihrer Theologie hervorgehoben werden und auf das gute Einverständnis hingewiesen werden, dass in der Jahrhundertmitte kirchliche und weltliche Obrigkeiten, Herrscherin, Minister, Bischöfe und selbst die Kurie im gemeinsamen Bemühen vereinte, etwa um eine intensivere Seelsorge oder um die Ausbildung des Klerus an den theologischen Fakultäten. Dieses gemeinsame Vorgehen von weltlicher und geistlicher Macht war eine alte Tradition. Die Kaiserin waltete ihres Amtes als Advocatus Ecclesiae, wie ehedem ihre Vorfahren. Sie hielt sich für das geistige Wohlergehen ihrer Untertanen verantwortlich. Entscheidend war, dass im Pontifikat Benedikt des 14. von 1740 bis 1758 eine Kooperation mit der Kurie möglich war, weil dort wie in Wien philo-jansenistische, reformkatholische Kräfte wirkten. Erst danach sollte sich das Konglomerat verändern, das wir Josephinismus nennen, und Gegensätze sich auftun, die in der Ausgangsposition der Jahrhundertmitte noch gar nicht vorhanden waren. Der Josephinismus war substanziellen Veränderungen im Laufe der Jahrzehnte unterworfen. Deshalb erscheint es uns müßig, darüber zu streiten, ob er im Wesentlichen Staatskirchentum gewesen sei, das heißt in der Sprache der Josephinismus-Literatur Herrschaft des Staates über die Kirche oder Reformkatholizismus bzw. katholische Aufklärung mit jansenistisch-rigoristischem Einschlag. Es will uns nun scheinen, dass in der weiteren Entwicklung des aufgeklärten Absolutismus dem Siebenjährigen Krieg und seinem Ausgang eine große Bedeutung zukommt. nämlich die eines Übergangs in eine neue, gewissermaßen intensivere Phase. Denn es kamen neue Faktoren ins Spiel, die in der Ausgangsposition der Jahrhundertmitte kaum ins Gewicht fielen oder die überhaupt erst in diesen Jahren auftraten, nicht zuletzt beabsichtigte und auch unbeabsichtigte Folgen der Reformen um 1750. Es ist nicht zu übersehen, wie das geistige Klima sich veränderte, die Absichten der Regierung ausgreifender wurden, Bedürfnisse und Bestrebungen der Bürger und Untertanen sich nunmehr regten und dass diese Veränderungen, die im Inneren der Monarchie vor sich gingen, in einer viel engeren Wechselwirkung standen mit Vorgängen im übrigen Europa, in Frankreich, Preußen, Russland, Rom und Spanien. Der Krieg, so scheint es, beschleunigte diese Entwicklung. Es zeigte sich nämlich, dass die seit 1749-50 getroffenen Anstrengungen zur Ausschöpfung der finanziellen Ressourcen ungenügend waren. Das Defizit belief sich auf 12 Millionen Gulden im Jahre 1761-62. Die 1749-50 geschaffenen Behörden schienen Unzulänglichkeiten aufzuweisen. Die Agenden hatten sich nicht nur in den Schreibstuben der Kanzleien, sondern auch im Kabinett der Kaiserin vervielfältigt und verfilzt. Es fehlte in allem der Überblick, die geschwinde Einsicht in die Zusammenhänge, die nötigen Informationen. In dieser Situation unterbreitete Wenzel Anton von Kaunitz seine Reorganisationspläne. 1753 hatte er von Paris kommend die Staatskanzlei nach modernen bürokratischen Gesichtspunkten organisiert. Innen- und Außenpolitik standen für ihn, der von seinem Ministerium aus die Lombardei und die Niederlande verwaltete, in einem unabdingbaren Zusammenhang, für den er schon in seinen ersten Grundsatzerklärungen den Begriff System gebrauchte. In Leipzig im analytischen und systematischen Denken der deutschen Frühaufklärung geschult, belesen im Naturrecht, im Reichsrecht, in Reichs- und Kirchengeschichte, wusste er wie kein anderer der Minister Realitäten der Gegenwart und Vergangenheit mit zukunftsweisenden Möglichkeiten zu vereinen. Mit Hilfe der Vernunft Einsicht in das System zu gewinnen, dessen innere Gesetze und Notwendigkeiten zu erkennen und danach zu handeln, hieß aufgeklärt sein. Es scheint, dass seine Philosophie aber auch Platz ließ für die Unberechenbarkeiten des menschlichen Daseins. Jetzt schlug er vor, das Steuerwesen von der politischen Administration zu trennen und dem an der Spitze der Regierung am meisten fühlbaren Mangel eines Gesamtüberblicks abzuhelfen durch ein kollegiales Beratungsorgan, den Staatsrat. Es ist heute nach Verlust der Staatsratsakten überaus schwer, die Tätigkeit dieses Beratungsorgans zu beurteilen. So viel lassen uns die aus dem vollen Fundus noch schöpfenden Untersuchungen und die im Staatsarchiv aufbewahrten Kaunitz-Voten erkennen. Existenz und Einsatz des Staatsrates haben in entscheidendem Maße das Klima des aufgeklärten Absolutismus in der Regierungszeit Maria Theresias geprägt. Zwischen die Kaiserin und ihre Minister wurde dieses Kollegialorgan eingeschaltet, das im Gleichgewicht der Argumente von Für und Wider den Faktor der Subjektivität, der in den Beziehungen der Souveräne zu ihren Ministern mitgegeben war, ausschalten sollte, wie Kaunitz hoffte. Denn Subjektivität und im weiteren Willkür schienen Tür und Tor für Zwistigkeiten und Parteiungen im Lande zu öffnen, die Kontinuität und Geschlossenheit der Herrschaft zu beeinträchtigen und die Großmachtstellung der Monarchie zu gefährden. Es war der logische Schluss dieser Überlegungen, der Kaiserin ein Kollegialorgan ohne Vollzugsgewalt zu empfehlen, nicht einen mit der Macht der Koordination und Information allseits ausgestatteten Premierminister. Dass Kaunitz selbst durch Einsicht und Einfluss in innere Angelegenheiten sich sicherte, versteht sich von selbst. Er hielt es zur umsichtigen Führung der Außenpolitik wichtiger denn je. Deutlich ist sein Einfluss nun in Fragen der Kirchenpolitik zu spüren. Das mag weniger mit seinem persönlichen Engagement zu tun haben, als mit den Gegebenheiten und Erfordernissen der österreichischen Außenpolitik, liefen ja die Verbindungen zwischen dem Wiener Hof und der Kurie durch seine Hände. War die Stellung, die der Kaiser und mit ihm die Monarchie unter den katholischen Fürsten des Heiligen Römischen Reiches einnahm, in Konflikt mit Preußen von höchster politischer Relevanz. Wurde nicht der Siebenjährige Krieg in den Augen der Zeitgenossen als eine Konfrontation zwischen protestantischem und katholischem Europa geführt? England besiegte Frankreich in den Kolonien und zur See. Preußen hielt stand. Kaunitz hatte Anlass zur höchsten Besorgnis. Es war eine weit verbreitete Überzeugung, dass die traditionelle katholische Kirche die Leistungsfähigkeit der katholischen Mächte beeinträchtigte, und zwar sowohl in ökonomischer als auch in politisch-moralischer Hinsicht. Beschäftigt man sich eingehender mit den kirchenpolitischen Schriften, so fällt auf, wie der Ton in den 60er Jahren zunehmend schärfer, das Feld der Argumentation breiter und in den 70er Jahren eine Höchststufe der Dringlichkeit erreicht wurde. Man wird dabei nicht übersehen, dass in diesen Jahren neuerdings Kryptoprotestanten entdeckt wurden und dass es infolge von Wirtschaftskrise und Hungersnöten in Schlesien und Böhmen zu Bauernaufständen kam. Auch fällt auf, dass eine neue Generation von Juristen, Bürokraten und Schriftstellern jetzt in den Debatten mitredete, die auch schon außerhalb der Kanzleien in der Öffentlichkeit geführt wurden. Sie hatten an der in den 50er Jahren reformierten Universität das Naturrecht und ein von protestantischem Territorialkirchenrecht bzw. Gallikanismus oder Konziliarismus geprägtes Kirchenrecht und Kirchengeschichte gehört und hatten bereits Gelegenheit gehabt, ausländisches Schriftstum, etwa Montesquieu, Véran de Forbonnet, Iselin, Justi, die Physiokraten zu lesen und darüber zu diskutieren, wie zum Beispiel die tote Hand der Kirche die Vermehrung und den Umlauf des Geldes im Lande verhinderte, dass große Summen nach Rom und das hieß nunmehr ins Ausland flossen, dass die Zahl der Ordensgeistlichen zu groß sei, der Zölibat einer Vermehrung der Bevölkerung im Wege stünde, dass ferner protestantische Manufakturisten und Händler ins Land gerufen werden sollten, die Feiertage vermindert, Bistums- und Pfarrgebiete geteilt und verkleinert werden sollten, dass schließlich der Klerus keine Ausnahmestellung mehr beanspruchen, die Kirche nicht ein Staat im Staate und einem ausländischen Oberhaupt, dem Papst, gehorchen sollte. So waren die ideologischen Positionen in den 70er Jahren längst schon bezogen worden. Und auch konkrete Maßnahmen waren erwogen worden, bevor Josef II. Den Thron bestieg. So machte zum Beispiel bereits 1771 am Höhepunkt der Hungersnot in Böhmen ein Kreishauptmann den Vorschlag, alles Silber und Gold aus den Kirchen zu entfernen und den Erlös für wohltätige Zwecke zu verwenden. Kaunitz wiederum spielte schon 1773 mit dem Gedanken, die Ausbildung des gesamten Klerus in eigenen Alumnaten zu konzentrieren, um nach Aufhebung des Jesuitenordens auch die anderen Orden aus der Priesterausbildung auszuschalten. Überhaupt sind es die Fragen des Schulwesens, an denen sich die zunehmende Radikalisierung der Kirchenpolitik in den 60er und 70er Jahren veranschaulichen lässt, und die den Kern der Auseinandersetzungen zwischen Staat und Kirche sowohl in ökonomischer als auch in politisch-moralischer Hinsicht bilden. Waren im vortheresianischen Österreich Gymnasien und Universitäten der Kirche und ihren Orden überlassen, mit den wenigen Ausnahmen der Ritterakademien, so wurden dem breiten Volk die Grundsätze der katholischen Morallehre in sogenannten Christenlehren von der Kanzel her verkündet, kaum dass Lesen und Schreiben schon gelehrt wurden. In diesem Rahmen wurde auch politische Loyalität gegenüber der Person des Souveräns eingeübt und gestärkt. Glaube, Wissen und politische Loyalität stimmten somit weitgehend überein. Um 1750 wurde vorerst nur mit der Reform der Universitäten begonnen, wobei Reformkatholiken ihre Hand im Spiele hatten, aus Opposition zu den Jesuiten. Es ist nicht zu übersehen, dass in dieser ersten Phase von der Bildung des Volks noch nicht die Rede war. Erst in den 60er und 70er Jahren sollte die Volksbildung ein Hauptproblem des aufgeklärten Absolutismus werden, wobei verschiedene Faktoren, ökonomische, soziale, politische, religiöse, mitwirkten. Da ist einmal die in den 60er Jahren forcierte Manufakturpolitik, die von den Arbeitern und der größte Teil lebte noch im Lande, gewisse Handfertigkeiten und ein größeres Maß an Kenntnissen verlangte. Zur Heranbildung der Führungskräfte wurde gleichzeitig ein Lehrstuhl für Kameralistik in Wien eingerichtet. Und angesichts der Hungersnöte und des Elends der ländlichen Bevölkerung in den 60er und 70er Jahren verbreitete sich die Überzeugung, dass das einfache Volk durch Unwissenheit und Untätigkeit der Armut und dem Aberglauben ausgeliefert sei. Eine entsprechende Erziehung sollte hier Abhilfe schaffen. Die Schule sollte jedem helfen, seinen Lebensunterhalt selbst zu verdienen. Soweit die ökonomischen Hintergründe der Schulfrage. Hinzu kam, dass sich die Nachrichten über Krypto-Protestanten mehrten. Vorkommnisse in Innerösterreich und in Mähren wurden als deutliche Zeichen für die Unzulänglichkeit der traditionellen Christenlehre aufgefasst. Im Siebenjährigen Krieg war es noch dazu gekommen, dass wie etwa in Innerösterreich die einheimische Bevölkerung mit internierten preußischen Gefangenen in Kontakt kam. Man hatte alle Hände voll zu tun, dies zu verhindern. Schließlich die Bauernaufstände in Schlesien und Böhmen. Politische Loyalität und katholischer Glaube waren gleicherweise in Gefahr. Zu diesen Warnsignalen aus ländlichen Gegenden kamen Nachrichten aus den Städten, wo außerhalb und unterhalb der traditionellen Kontrollen von Kirche und Staat ein Privatunterricht blühte und man nicht mehr Aberglaube, sondern schon Unglauben befürchtete. Es zeigten sich somit in den unteren Schichten der Stadt- und Landbevölkerung Anzeichen einer geistigen Beweglichkeit. In dieser Situation setzten die Bemühungen der Regierung um 1770 ein, die Volkserziehung in den Griff zu bekommen. So gesehen ist die Gründung der Volksschule im Jahre 1774 eine Kontrollmaßnahme, die die Regierung setzte, als das Volk am Land und in der Stadt den unmittelbaren Autoritäten, kirchlichen wie weltlichen, zu entgleiten und die alten personalen Loyalitäten zusammenzubrechen drohten. Die Idee des Staates erhielt in dieser Situation nun für die Masse der Bevölkerung ihre Funktion. Sie sollte eine allgemeingültige Identifikation überhaupt erst ermöglichen. Gleichzeitig ergab sich mit der Aufhebung des Jesuitenordens 1773 die Notwendigkeit, das höhere Bildungswesen, Gymnasium und Universität einer Reorganisation zu unterziehen und die Volksschulen gleichzeitig in die Gesamtheit der Bildungsinstitutionen mit einzubeziehen, als deren unterste Stufe. In diesem erweiterten Rahmen wurden nunmehr Fragen der Finanzierung, der Zulassung, der Vermittlung und der Kontrolle politischer und religiöser Meinungen und der Wissenschaften diskutiert. Zwei Dinge sind an diesen Bildungsdiskussionen der 70er Jahre beispielhaft und bemerkenswert. Sie fanden nicht mehr hinter den verschlossenen Türen weltlicher und kirchlicher Autoritäten statt, sondern im offeneren Klima einer Laienintelligenzia, die sich nicht scheute, eigene, unabhängige Stellungnahmen und Pläne auszuarbeiten und Alternativen vorzuschlagen und im Selbstbewusstsein vernunftmäßiger Einsicht als Stimme der Öffentlichkeit der Regierung gegenüberzutreten. So entwickelte sich in den 60er und 70er Jahren in den Städten eine öffentliche Meinung. Gleiches gilt, wenn auch in eingeschränktem Maße, für das flache Land, wo durch Bevölkerungszählungen, durch Katasterreform, Robotregulierung und Robotablösung, durch Konskription und schließlich durch den Schulbesuch Meinungen mobilisiert wurden. Es ist wichtig zu sehen, dass diese öffentliche Meinung in den Städten, wie sie etwa Josef von Sonnenfels verkörperte, mit dem Ausland in Verbindung stand und Ideen und Konzepte aufgriff, die damals in Frankreich und Deutschland aktuell waren. Vaterland, Nation, Nationalerziehung, Bürger, Freiheit, Despotismus, Toleranz. Aus dieser Zeit stammt auch die resignierende Bemerkung Maria Theresias, sie verstünde die Sprache nicht mehr. Es ist angebracht, in diesem Abschnitt des aufgeklärten Absolutismus die Person der Kaiserin ins Auge zu fassen. Schon während des Siebenjährigen Krieges hatte sie sich über die angehäuften Regierungsgeschäfte beklagt. Und wenn man ihrem Sohn Josef glauben darf, so ließ sie es in den 70er Jahren in der Leitung der Geschäfte an Übersicht, Konzentration und Koordination fehlen, während sie sich von den Frauen ihrer Umgebung und von Geistlichen wie Migazzi beeinflussen ließ. Diese Kommentare würden uns nicht interessieren, wenn sie nicht für die Situation des aufgeklärten Absolutismus in den 70er Jahren symptomatisch wären. Die Kaiserin, die sich in den 50er Jahren entschlossen dem aufgeklärten Regierungssystem zugewandt hatte Um der Monarchie ihren Platz unter den Großmächten Europas zu bewahren, sah sich nunmehr mit sozialen und geistigen Strömungen und mit Einrichtungen konfrontiert, die ihr fremd waren beziehungsweise fremd wurden. Es begegnete ihr eine ziemlich eigenständige Bürokratie, eine Art von ministerieller Despotismus. Andererseits schien der Zusammenhang zwischen den einzelnen Verwaltungseinheiten viel zu locker zu sein. Es wurde zwischen Zentralstellen und Länderregierungen viel zu viel hin und her geschrieben. Die Kaiserin, so scheint es, ließ alternd die Zügel schleifen, während der Staatsrat nur beratende Funktionen hatte, war die Exekutive zu wenig agil. So hatte die Bürokratie in den Händen konservativer Minister wie Blümigen, Hatzfeld und Kollowrath längst schon eine Eigendynamik, aber auch eine Trägheit entwickelt. Der Mitregent Joseph kritisierte diese Zustände. Er wollte die Verwaltung vereinfachen und durch Zentralisierung stärken, Routine ausschalten und durch neue Verhaltensregeln den noch größtenteils personalbestimmten Verwaltungsapparat objektivieren. So trägt die Situation der 70er Jahre bereits die Zeichen einer Krise. Versorgungsschwierigkeiten, die in Böhmen zu einem Aufstand führten. Ein langsamer und schwieriger Fortgang bei der Regelung der Untertanenverhältnisse, wobei der Adel bestenfalls passiven Widerstand leistete, während die Hoffnungen der Bauern angeregt wurden. Zeichen des Kryptoprotestantismus in Innerösterreich und Mähren. Ja. Credo che è meglio terminare qui perché...